Kinder, schön an die Linie stellen und zu zweit abzählen. Eins, zwei, drei. Und bemerke, dass ich das Einzige bin. Doch neben meiner Wenigkeit kommen mir dann noch zwei in den Sinn. Und auch wenn's beleidigend klingt, die sind dir feindlich gesinnt. Ey, und dein technisches K.O. ist bei uns leider nicht drin. Wir betteln so lang auf dich ein, bis die Zeit verrennt. Bis man von den peinlichen Genicks mehr als ein Schreien vernimmt. Bis dein jämmerlicher Räubanter im Leiden versinkender, weinerlich klingender, von alter blindender Sau zu scheitern beginnt. Denn eigentlich sind wir seit Ewigkeiten die Kings. Und wir bleiben bescheiden, beseitigen Feinde mit links. Stürzen dich in deinesgleichen, bis du in Scheiße ertrinkst. Auf schlagartige Art und Weise wird dein Atem leise. Meine Männer kommen per Fahrgemeinde, steigen aus von deiner sogenannte Gang, wechselt die Straßenseite. Du endest als Wasserleiche in einer meiner Gartenteiche. Eingepackt wie ne Radartei, gemäß meine bittenden Bahnen. Das ist 1-2 Trio Infernale, ihr verzogenen, relativ armen Idioten. Denn wir sind sagen und woben, ich halt die Fahne nach oben für meine Gang SJM. Ich sage den Namen, damit uns auch bald der ganze Westen kennt. Das ist 1-2 Trio Infernale, ihr verzogenen, relativ armen Idioten. Denn wir sind sagen und woben, ich halt die Fahne nach oben für meine Gang SJM. Ich sage den Namen, damit uns auch bald der ganze Westen kennt. Wer will uns aufhalten? Du, nein, das glaub ich nicht. Du traust dich nicht, du bist nur ein zurückgebliebener Taugenicht. Yeah. Schau ins Netz, wer von euch hat jetzt viele tausend Klicks? Du machst dir den Affen doch keck, ich durchschaue dich. Das Trio steht am Mic und SZM gibt uns den Rückenwind. Du Hüttenkind bist der Erste, der vor Angst von der Brücke springt. Ich schlag dich, bis die Leute denken, dein Kopf ist von blau. Boom, taubstumm von dir hört man nichts, ich reite drauf rum. Also überleg dir vorher besser, mit wem du es zu tun hast. Zu krass, denn sonst hast du wannabe bald meinen Schuh. Boy. Wusstest du noch nicht, du bist weg und ich der Kugelblitz. Du hast Angst, wenn ich wütend vor dir an deiner Bude sitz. Pass auf, rechne dir vor, 1 plus 1 plus 1 ist 3. Du denkst, du kommst so einfach vom Dunklen ins Licht. Nein, denn das ist unsere Aufgabe, verstehst du unser Mecker? Yes. Wir sind wie Mozart, falsch, wir sind die Wunderwetter. Das ist 1-2 Trio Infernale, ihr verzogenen, relativ armen Idioten. Denn wir sind sagen umwoben, ich halt die Fahne nach oben für meine Gang SJM. Ich sage den Namen, damit uns auch bald der ganze Westen. Das ist 1-2 Trio Infernale, ihr verzogenen, relativ armen Idioten. Denn wir sind sagen und wohnen, ich halt die Fahne nach oben für meine Gang SJM. Ich sage den Namen, damit uns auch bald der ganze Westen kennt. Vitamin C und Drescher, dicker Trio Infernale. Und ich pump die Rhymes in deinen Kopf ohne Gnade. Bei Bedarf lass ich auf Double Time das Monster raus und rauch vom Grund her einfach mal so die Front auf. Bitte, bitte hör mir jetzt mal zu, ich bin spit perfekt, du Fool. Und fick, fick, fick diese Drecksruss, ich zerbeste ihre Rap so, dass sie denken, dass ich mit ein paar Lines die Schädel teile. Und fucking Wannabes bekommen Angst und Lebenszweifel. Sobald ich den Knopf im Kreis drück, gib's auf die Fresse wie bei Tech. Und du gegen uns, Pussy übernimm dich nicht. Doch auf einmal kommen die Suckers und saugen wie miese Zecken. Seid euch sicher, das ist durch uns für Rap mein Sinnbild, yes. Weil wir top, ihr Flop, oh mein Gott, ich hau dir meinen Block von Kopf. Denn so hast du's erste Mal gute Lines und glaub das noch. Spaß. Und meine Jungs sind das Vitamin für dieses Drecksgame. SJM Elite Crew, Rap-Style X. Das ist 1-2 Trio Infernale, ihr verzogenen, relativ armen Idioten. Denn wir sind sagen und woben, ich halt die Fahne nach oben für meine Gang SJM. Ich sage den Namen, damit uns auch bald der ganze Westen kennt. Das ist 1-2 Trio Infernale, ihr verzogenen, relativ armen Idioten. Denn wir sind sagen und woben, ich halt die Fahne nach oben für meine Gang SJM. Ich sage den Namen, damit uns auch bald der ganze Westen kennt. Trio Infernale, ihr verzogenen, relativ armen Idioten. Denn wir sind sagen und woben, ich halt die Fahne nach oben für meine Gang SJM. Ich sage den Namen, damit uns auch bald der ganze Westen kennt. Das ist 1-2 Trio Infernale, ihr verzogenen,